Thiel glaubt auch vom Stil her einen direkten Beweis für die Zusammensetzung des Markus-Evangeliums aus verschiedenen Schichten, aus Quellen gefunden zu haben. Nämlich darin, dass es ausgesprochen anschauliche und ausgesprochen konstruierte Geschichten darin gibt. Doch ganz abgesehen davon, dass mit diesem stilistischen Unterscheidungsmittel allenfalls zwei, aber nicht drei Schichten, wie die Hypothese verlangt, herauszulösen wären, kann gerade in den von Thiel getrennten Quellen selbst mit Leichtigkeit die völlige Unhaltbarkeit dieser stilistischen Scheidungsmethode festgestellt werden. Man fasse nur die Wundererzählungen in allen drei Schichten, wie Thiel sie am Ende seines Buches getrennt aufgeführt hat, ins Auge. Sie sind stilistisch alle völlig gleichartig, nämlich anschaulich und dramatisch bewegt gebaut und erzählt. Sowohl vom angeblichen Quellenverfasser A, etwa die Geschichte des Besessenen von Gerasa und Jairi Töchterlein, als auch vom Verfasser B, der Mann mit der verdorrten Hand, der Blinde von Jericho, und auch ebenso vom Autor C, der Gichtbrüchige, das Ende des Täufers. Somit erweist sich, dass Thiel von seiner stilistischen Trennungsmethode in der Praxis seiner getrennten Quellen selbst keinen konsequenten Gebrauch zu machen weiß. Der Thielsche Versuch, Schichtenbildung im Markus-Evangelium nachzuweisen, hat ebenfalls kein positives Ergebnis gezeitigt, obwohl auch dieser Kritiker sich teilweise auf tatsächliche Beobachtungen, Unstimmigkeiten stützen konnte. Der eigentliche Sitz aller Schwierigkeiten ist natürlich, wie von Wendling, so auch von Thiel nicht einmal erahnt worden. Starr bleibt sein Auge auf den kanonischen Markus-Evangelisten geheftet, das heißt auf den angeblichen Kompilator der drei Unterevangelien zu dem Hauptevangelium handwerkmäßig zusammengebastelt haben soll. So übersieht er ganz und gar, dass noch andere problematische Existenzen Beachtung fordern, nämlich die Verfasser der Unterevangelien. Alle drei Verfasser sollen nach Thiel im Grunde genommen dieselben historischen Fakten berichten, aber wie erzählen sie jeweils dasselbe Grundereignis? Nehmen wir an, Autor A habe reine, nackte Wahrheiten geschrieben, so müsste die Verfasser B und C als ihre Aufgabe angesehen haben, die einzelnen nackten Wahrheiten mit allerlei Märchengewändern zu bekleiden. Wir erinnern uns, aus dem Bericht von der Taufe wurde durch mystische Faktumswandlung eine Erzählung von der Verklärung. Da sich ein historisches Faktum nicht selbst verwandeln kann, so muss wohl immer dieser oder jener Verfasser B oder C oder B und C seine Hand, seine Fantasie im Spiele gehabt haben. Bei den dreifachen Wiederholungen müssen B und C als Verwandlungskünstler tätig gewesen sein. Kurzum, Thiel merkt gar nicht, was er eigentlich im Hintergrunde seiner Hypothesenbühne Ungeheuerliches anrichtet. Er macht ja die von ihm entdeckten Unterevangelisten B und C zu Fabeldichtern erster Sorte. Damit ist auch bei der Thielschen Hypothese das eigentliche Problem unbewusst von Punkt A nach Punkt B verschoben. Wollte Thiel einwenden, der Autor B und C habe nicht selbst gedichtet, sondern nur treu niedergeschrieben, was er aus der mündlichen Tradition schöpfte, so würde das lediglich eine erneute Verschiebung des Problems ins Anonyme, das heißt eine Flucht in die Gemeindelegende, bedeuten. Gewonnen oder erklärt wäre mit solcher Verschiebungstaktik nichts, denn man kommt nicht darüber hinweg, dass irgendwelche Urchristen die historischen Fakten kräftig umgedichtet haben müssten. Das und warum aber dergleichen fürchterliche Dichtungsepidemien in der wirklichen Welt der Urchristen unmöglich waren, braucht nur erwähnt, nicht mehr des Längeren erörtert zu werden. Wir schließen diese Akten, indem wir die Krone der Entdeckung Thiels hierher setzen. Ein interessantes Ergebnis: nach B ist Jesus nicht in Gethsemane gefangen worden, sondern schon beim Passamahl. Fürwahr, es ist in der Urchristenheit fürchterlich gedichtet worden, vorausgesetzt, Thiel hätte mit seiner originellen Hypothese von den drei Markus-Unterevangelien recht, was aber erwiesenermaßen nicht der Fall ist. Wir nehmen am Schluss dieses Kapitels die Gelegenheit wahr, schnell einen Rückblick auf dessen Anfang zu werfen, wo flüchtig vom Messias-Geheimnis die Rede war. Markus berichtet bekanntlich, Jesus habe in der ersten Periode seines Auftretens verboten, ihn als den Messias zu bezeichnen. Über diese Geheimnistuerei hat sich mancher Theologe den Kopf zerbrochen und irgendwie tiefsinnige Bedeutung dahinter vermutet. Aber die Angelegenheit findet eine ganz banale Erklärung. Es handelt sich nämlich einfach um ein taktisches Manöver, um eine kompositorische Maßnahme, die anzuwenden das mittelalterliche Evangelienschreiberkollektiv für ratsam fand. Der Leser erinnert sich des schwierigen Problems, wie lange hat Jesu Wirken in der Öffentlichkeit gedauert? Wie nun, fragen sich die Evangeliendichter. Stellen wir die Sache so hin, dass Jesus schon gleich am Anfang mit der öffentlichen Verkündigung seiner Messiaswürde hervortritt, dann kommen wir mit der ganzen Jesusgeschichte nicht weit. Denn in der rauen Wirklichkeit des jüdischen Milieus wäre ein Mensch, der durch solchen gotteslästerlichen Anspruch das Volk erregte, keine Woche lang in Freiheit geblieben. Etwa ein Jahr lang musste aber der Meister mit seinen Jüngern unangefochten in Galiläa und teils in Judäa umherwandern können, um Zeit zu haben, die ganze Fülle seiner Lehre vom Himmelreich zu verkünden und durch zahlreiche Wundertaten sein Messiastum unter Beweis zu stellen. Um nun eine so lange Dauer ungestörter Missionsarbeit Jesu unter den Juden einigermaßen glaubhaft erscheinen zu lassen, erfand man den Ausweg, in einem der Evangelien, im Markus-Evangelium, die Messias-Eigenschaft Jesu vorerst als ein Geheimnis zu behandeln und zu hüten. Denn dann erfuhren die Gegner ja nichts von der gotteslästerlichen Sache und ließen selbstverständlich den predigenden Rabbi eine geraume Zeit ungeschoren. Es zeigt sich immer wieder, mit welch gründlicher Überlegung die Organisation der mittelalterlichen Evangelienverfasser beim dichterischen Aufbau des historischen Teils der Jesusgeschichte zu Werke gegangen ist. Wir werden im letzten Kapitel noch einmal, wenn auch im anderen Sinne, auf die Messiasfrage zu sprechen kommen.